Für die Sicherheit, die der Mensch dadurch gewann, bezahlte er allerdings einen hohen Preis. Und wir bezahlen heute noch daran. Die einzelnen Kostenfaktoren sind: erstens, Konflikte gehen zu Lasten des Einzelnen. Zweitens, härtere Herrschaftsweisen entstehen. Drittens, Neurotiker können Herrscher werden. Viertens, Despotismus wird möglich. Fünftens, Gewalt breitet sich aus. Es handelt sich dabei um Kostenfaktoren, die zwar hauptsächlich durch die Bildung von größeren, festen, sesshaften Gemeinschaften entstanden sind, die Höhe des Preises wird aber durchaus von der irrationalen Komponente bestimmt. Erster Kostenfaktor, Konfliktlösung geht zulasten des Einzelnen. In kleinen Nomadenhorden wurden Konflikte sicher so gelöst, wie man es heute noch in Buschmann-Gesellschaften und Schimpansenhorden beobachten kann. Wer innerhalb seiner Gruppe Schwierigkeiten bekommt, löst sich von dieser, zieht seiner Wege und schließt sich einer anderen Horde an. Dem irrational gebundenen Menschen ist diese Lösung verbaut. Der Ritus ordnet jedes einzelne Glied der Gemeinschaft straff in den sozialen Zusammenhang ein. Verstöße gegen die Gruppenharmonie wiegen jetzt viel schwerer, weil sie nicht nur persönliche Konflikte offenlegen, sondern auch metaphysische. Hier wirkt das Irrationale als Waffe gegen die Abweichler, die man später Ketzer nannte. Man hat gegen sie Argumente zur Hand, die bedeutsamer sind als solche, die sich aus einem abweichenden Verhalten allein ergeben hätten. Denn der Mythos spiegelt ja die Weltordnung und wer sich gegen die Gemeinschaft stellt, lehnt sich gleichzeitig gegen ihn auf. Er muss daher unterworfen werden. Zweiter Kostenfaktor, härtere Herrschaftsweisen entstehen. In der Urgesellschaft gab es vermutlich keine ausgeprägten Machtstellungen. Das wissen wir ebenfalls durch den Vergleich mit unseren noch in Horden lebenden Verwandten. In der historischen Gesellschaft aber wird die Gemeinschaft und somit auch die Herrschaft durch den Mythos gerechtfertigt. Von ihm leitet der Herrscher seine Legitimation her und wird dadurch leichter als zuvor Macht anhäufen können. Und hier kann noch etwas anderes eintreten, das in kleineren Horden nicht möglich ist, nämlich... Dritter Kostenfaktor, Neurotiker können Herrscher sein. In der historischen Gesellschaft kann der Herrscher sogar ein Psychopath sein. Und dies war oft genug der Fall. Seine Legitimation im Mythos macht die Gefahr, dass dies geschieht, sogar besonders groß. Der Neurotiker als Tyrann war durch die ganze Geschichte hindurch nicht nur ein psychologisches, sondern auch ein religiöses Problem. Hitler war nicht der Erste, der sich fortwährend auf die Vorsehung berief. Damit ist auch die Tatsache zu erklären, dass erst in so beschaffenen Gesellschaften auch die Massenhysterie möglich wird, die Fanatisierung für imaginäre Ziele. Daraus ergibt sich als vierter Kostenfaktor der Despotismus. Die Tatsache, dass der Glaube, eine bestimmte Idee, eine Philosophie oder Ideologie so leicht als Herrschaftsinstrument missbraucht werden kann, ist kein übler Zufall, sondern ein Strukturfehler des menschlichen Geistes. Natürlich dienen nicht nur Ideen und Ideologien der Tyrannei als Fundament. Diese stützt sich auf den Fanatismus, also auf gesteigerten Glauben, und Fanatismus lässt sich fast mit beliebigen Inhalten füllen. Damit hängt auch die leicht zu beobachtende Tatsache zusammen, dass die religiös produktiven Menschen, also Heilige, Ekstatiker, Propheten, nicht die eigentlichen religiösen Führergestalten sind, sondern die Pragmatiker und Realisten. Deshalb haben auch in solchen Gesellschaften die Institutionen, die den Glauben oder die Ideologie sichern, eine überragende Bedeutung. Im gleichen Maß wächst auch die Wichtigkeit des Feindbildes. Die mittelalterliche Kirche bezog große Energien aus dem Kampf gegen die Ketzer, und wenn je ideelle Antriebe die Einheit des Glaubens stärkten, dann waren es der Kreuzzugsgedanke und später der Kampf gegen die Reformation. Sie spielten eine ähnliche Rolle wie heute der Imperialismus für alle Linksradikalen und für die sozialistischen Staaten. Damit sind wir beim fünften Kostenfaktor, der Gewalt. Und zwar Gewalt in ihren vielfältigen Formen. Als Krieg der Staaten untereinander, als Unterdrückung des eigenen Volkes durch eine Tyrannei, schließlich umgekehrt als Aufstand eines unterdrückten Volkes gegen Tyrannen. Das Thema Tyrannenmord wäre ein besonderes Kapitel. Und Gewalt endlich durch Fanatiker, die eine bestehende Ordnung als unerträglich empfinden und Hirngespinste von einer besseren Welt ersinnen, für die sie das Leben anderer, oft gänzlich unbeteiligter Menschen und manchmal ihr eigenes opfern. Doch zurück in die Gegenwart.